So sieht's aus. Yeah. Jo, Leute, was geht? Der Telefon zitterte ein Brummen im Ohr, als ich gerade einen Jungen wie mein Dicker, der Herz verlor. Seit Arbeit gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich geschwitzt, zieh die Düse, passt das mein Motor. Yo. Ich fahr mit Fahrrad im Ruppel frei vor. Zu Hause dreh ich Wasser auf, mein Nachbar null Humor. Ich stehe eine frische Wäsche, hier waschen volle Drohre. Ich bin um, aber ich stehe mega 24 Hour. Wenn Party ist, dann sind wir on the Dancefloor. Der DJ macht den Vers und die Schwitzer den Chor. Du versinkst im Bass wie ein Mordach im Moor. Ich zwing dich in die Knie, denn der Rissen ist am Chor. Wir checken, was wir haben, bis morgen 2 Uhr in Schwedt, schwebste Sperrstunde, wollen das Müllabfuhr. Dann bauen wir ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Komm, blasen dicken Smoke durchs braungebrannte Rohr. Schicke Schwedt, oh Mann, der Ruder. Im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schöne Schwedt, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen deinen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Schicke Schwedt, oh Mann, der Ruder. Im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schöne Schwedt, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen deinen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Jo, dein Schwedt ist hier. Die Uckermark. Die Schwedter Luft im Vergleich zu der von anderen Schäden bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten. Und Partys zum Feiern, nicht exklusive Fäden. Die Massen sind nicht da, es hat sie niemand umgebeten. Früher ging's in Schwedt noch nicht um Moneten. Heute lebe ich nicht mehr zwischen Blümchen und Tapeten. Kümmer mich nicht allzu sehr um Thälmann, Proleten. Baue hier und da einen Track, aber dafür einen konkreten. Cool ist mich, ich platz die Stadt aus allen Nähten. Aber wo sind jetzt die Tüten, die noch ernsthaft antreten? Um ihr Potenzial, ihre Styles, heißt es fehlt in so viel Kraft. In der Lunge fällt zu wenige Trompeten. Schickes Schwedt, oh Mann, der Ruder. Im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen deinen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Schickes Schwedt, oh Mann, der Ruder. Im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen deinen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen.